WDR-Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns ganz pünktlich zur Stelle heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Freitemennacht 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Angelika 59. Hallo Angelika. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich bin seit 2 Jahren in der Wohnung, also kann nicht rausgehen, weil ich so Angstzustände habe. Seit zwei Jahren in der Wohnung? Ja, seit 2 Jahren. Aber ich habe das schon mal erlebt, wo ich so krank wurde. Da bin ich auch eine Zeit lang nicht rausgekommen sein. Also Jahre. Und also du hast in diesen 2 Jahren wirklich keinen einzigen Fuß vor die Tür getan? Nein. Ich komme auch nicht zum Arzt. Ich krieg immer so Medikamente, denn meine Ärztin da, dass ich dann in der Apotheke anrufe und die bringen mir das dann rum. Mhm. Und die Ärztin, kommt die zu dir nach Hause? Nein. Die macht wohl Hausbesuch, aber sie lehnt das ab. Sie ist überfordert, weil sie so viele Patienten hat. Ist das eine Hausärztin? Ja, ist eine Hausärztin. Also keine Psychiaterin? Nein. Habe ich auch nicht. Also ja, ich kann mit keinem sprechen über auch meine Trauer mit meiner Mutter. Die ist ja auch im März gestorben. In diesem Jahr? Also vor ein paar Monaten? Also ja, vor 2 Monaten? Aha. Ja. Die Mutter ist gestorben im März. Ja. Das heißt, du warst auch nicht auf der Beerdigung? Nein. Wie alt ist deine Mutter geworden? 88. Ist sie plötzlich verstorben? Ja, der ging es eigentlich sehr gehört. Ich habe ja jetzt wieder Kontakt mit meinen Schwestern. Ja. Und meine kleine Schwester hatte mir dann gesagt, dass sie mittags sich hingelegt hat und dann ist sie dann gestorben. Und hattest du zu der Mutter keinen Kontakt? Nein, und das hat mich auch belastet, weil ich immer so ein Verhältnis zu ihr hatte. Ich musste die Liebe immer erkämpfen, weil ich immer das Bastard in der Familie war. Warum warst du der Bastard? Ich komme ja aus Bocholt unten, aber jetzt wohne in Berlin seit 71 und von meiner Vaters Seite die Eltern immer gesagt haben, ich wäre nicht von ihnen. Ach so. Und meine Mutter hatte mir das auch sehr früh erzählt, dass sie das behaupten. Und da waren so ganz komische Sachen, die in meiner Kindheit mir immer erzählt wurden. Ich habe da auch unter gelitten. Also. Aber das stimmte nicht, das war ein Gerücht. Nein. Von meinem Vaters Seite, die haben mich auch so danach behandelt, haben immer zu mir Bastard gesagt. Und ich war auch einmal bei denen zum Abendbrot, ich wollte nie dahin, weil ich es immer gespürt habe, dass sie gegen mich was hatten. Und da ist mein Opa hingegangen und ich hatte meine Oma gefragt, ob ich so eine Scheibe Wurst nehmen konnte, weil ich Käse nicht so liebte. Und da sagt sie, ja, kannst du. Die war schon richtig so, ja, das hat ihr nicht so gepasst eigentlich, aber sie hat es mir dann erlaubt. Und dann geht der hin mit der Gabel und sagte, für dich Bastard reicht auch Käse. Und da das habe ich nie vergessen. Nee, das glaube ich. Wie alt warst du da? 7 Jahre. Ach, wie schlimm. Wie kann man sowas machen mit einem Kind? Wie kann man sowas mit einem Kind machen? Ja. Wie lange hast du denn deine Mutter nicht gesehen? 4 Jahre. Hm. Auch nicht telefoniert mehr mit ihr? Nein. Aber es gab nicht einen richtig großen Streit, oder doch? Nee, ich habe sie sogar 1,5 Jahre gepflegt und deswegen ist es mir denn auch so schlecht gegangen. Hm. Also, ja, das hätte ich nicht machen sollen. Ich bin mit ihr zusammengezogen. Ach so, so nah war es. Ja. Weil meine Schwester konnte das nicht mehr. Die hat das erst gemacht. Aber du hast doch gerade gesagt, dass es der Mutter gar nicht so schlecht ging. Warum musste sie dann gepflegt werden? Ja, weil sie einen Schlaganfall hatte. Aber sie hatte Glück gehabt. Also es war nicht so schlimm jetzt wie manche Leute. Und sie ging, aber sie war auch ziemlich bösartig. Und weil sie mich ja auch nie so geliebt hat wie die anderen eigentlich. Sie hat mir das auch immer spüren lassen. Das bist du seit 2 Jahren, bist du eingesperrt in der Wohnung, aus Angstzuständen rauszugehen. Ja. Sowas fällt natürlich nicht vom Himmel. Und ich höre gerade schon, dass du viele viele schlimme Sachen in deinem Leben offensichtlich erlebt hast. Was war das Allerschlimmste für dich, was du erlebt hast? Mit den 20 Jungs da bei uns im Ort. Mit den 20 Jungs? Die mich ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben, aber ich weiß noch, dass da war einer, der hat die immer alle aufgehetzt, die hatten auch was getrunken, das waren eigentlich, habe ich gedacht, das sind meine Freunde, weil ich zu Hause bin, habe ich ja auch Missbrauch und ich musste immer weg, mein Vater hat uns ja alle missbraucht und er hat immer wieder Übergriffe gemacht und ich bin dann immer von zu Hause weg, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und hat er sie so aufgehetzt da, ich weiß nicht, ob du das kennst, an der A haben wir immer uns getroffen da und ich habe gedacht, das sind meine Freunde und ich eben auch keine Jungs an mich rangelassen habe. Wie alt warst du da? Wie alt war ich? 13. Ja. Und die Jungs waren wie alt? Die waren schon älter, 17. Wie viele Jungs waren das? 20. 20? Eine ganze Clique, da waren so ja Mädchen bei, die haben mir nicht geholfen. Was haben die Jungs denn mit dir gemacht? Alle so die Beine auseinandergerissen und mir die Kleidung zerrissen und angepinkelt haben sie mich. Also alle haben sie Urin, was ich so weiß. Und dann haben sie mich noch ins Wasser geschmissen. Haben die dich auch vergewaltigt? Aber da muss noch, das muss was gewesen sein. Ich bin bis heute noch nicht da gekommen, was da fehlt was. Und ich habe auch versucht mit Tätern da, also ich bin da auch nach 35 Jahren mit meiner Schwester mal rübergefahren und um auch zu gucken und dann mit meiner Freundin, meiner Besten, da mal drüber zu reden, weil die war die Einzige, wo ich was erzählt habe, auch aus der Kindheit. Aber die war nicht dabei damals? Nein, die war nicht dabei. Aber da waren Mädchen dabei, sagst du? Ja, zwei Mädchen oder drei. Aber wie die sich verhalten haben, weißt du nicht mehr? Die haben mir nicht geholfen, die haben gelacht. Also, die haben mir nicht geholfen. Das heißt, eine Horde von jungen Männern ist über dich hergefallen, haben wer weiß was gemacht. Und du, hast du gerade gesagt, hast von zu Hause aus auch einen Missbrauch erlitten durch deinen Vater. Und einen Fremden mit 4 Jahren. Der hat uns immer vom Spielplatz abgeholt, also aufgefangen. Der hat am Spielplatz gewohnt in Dortmund. Und und dann hat er uns in die Wohnung geholt und dann mussten wir so Dinge machen. Ich kann heute noch kaum darüber sprechen, weil das für mich ganz schlimm ist. Du sagst uns. Wer war dabei noch? Mehrere Kinder hat er sich geholt. Und? Ich weiß nur, dass ich immer ins Bett gepullert habe und 4 Wochen lang Fieber hatte und keiner wusste, wo das herkam. Hm. Warst du denn jemals wegen all dieser schlimmen Sachen, die deine Seele ja sehr vernarbt haben und sehr verletzt haben, warst du in einer Behandlung? Ich musste denn Therapie machen in der 1990, weil ich auf einmal so krank geworden bin. Ich habe immer gearbeitet und konnte auf einmal, ich bin vom Urlaub, bin Auto gefahren und konnte auf einmal nicht mehr Schwindel und das war ganz schlimm. Mhm. Und da muss irgendwas passiert sein, keine Ahnung. Mhm. Ich habe dann immer versucht, bei den manchen, denn die Ärzte, einen Arzt hatte ich denn, der hatte gesagt, das kann nur psychisch sein, der hat wirklich sich wirklich Mühe gegeben. Mhm. Und ich habe das immer, habe ich gesagt, Psyche, also ich habe auch nichts mehr so gesehen, was da passiert ist. Ach, du hast das bis zu diesem Zeitpunkt fast verdrängt. Alles verdrängt. Und ist diese Therapie, die du da gemacht hast, war das für dich ein Gewinn? Nein, also überhaupt nicht. Ich bin fast gestorben da drin, also weil da alles hochkam. Also und ich war 2 Jahre drin, weil ich konnte nicht mehr laufen, gar nichts mehr. Es war ganz schlimm. Und dann habe ich 2 Jahre Therapie, was manche heute sagen, das wäre eigentlich zu lange gewesen. Und da kam natürlich alles hoch. Ich musste auch viel bei Studenten sprechen, weil mein Therapeut war an der Uni und hat so Studenten und der hat mich dann immer für Studenten geholt und und die sind manchmal rausgelaufen, haben Atemnot gekriegt. Aufgrund dessen, was du erzählt hast? Weil ich gedacht habe. Wolltest du das denn vor so wildfremden Menschen das erzählen? Nein, eigentlich nicht. Hat der dich dann mehr oder weniger dahin gedrängt, dieser Psychologe? Ja. Das finde ich auch also ausgesprochen unprofessionell. Ja, wenn jemand schon so ein schweres Schicksal hat, ihn dann auch noch vor einen Hörsaal oder vor Studenten zu zerren. Ja. Aber ich habe ihm getraut. Also ich habe den nicht als Mann gesehen. Mhm. Ich weiß auch nicht, das hat sich aber danach hat sich das anders entwickelt. Dann habe ich Wut auf ihn gekriegt. Also weil ich denke mal, er hat mich einfach benutzt, ne? Aber das weiß ich heute. Das hat irgendwie das, ja keiner. Ja. Er hat auch ein Buch geschrieben. Ja gut, dann war das für seine Karriere interessant und wichtig. Ja. Aber wenn ich jetzt all das höre, Angelika, ist mir fast schon klar, auch als Laie, dass dein Zustand jetzt, dass du 2 Jahre da in der Wohnung sitzt, natürlich ein Resultat all dieser Dinge ist. Ja, das ist ja auch jetzt alles so hochgekommen, weil die ganzen letzten Jahre jetzt mit der Opferschutzrente, das hat meine Rechtsanwältin, und da waren so Gutachten, und das war für mich ganz schlimm. Ich wollte das eigentlich alles gar nicht machen, aber sie hat das einfach nur gut gemeint, meine Rechtsanwältin damals. Und das lief ja auch 6 Jahre und dann, aber dieses Gutachten war für mich ganz schlimm. Weil diese Frau, also die Psychologin da, angeblich die Psychologin mit 2 Frauen, die konnte das nicht verstehen, warum ich das nicht angezeigt habe. Ich komme aus einem ganz anderen Jahrgang und aus so einer Kleinstadt, eine katholische Kleinstadt, und da wurde alles nach außen, alles anders. Also da war alles unter den Teppich. Also unter den Teppich gekehrt. Ja. Die haben so ja nach 35 Jahren gesagt, wie ich drüben war, meine Tante, dass ich hätte die am liebsten verhauen, verprügelt, weil die gesagt haben, ja, die haben uns schreien gehört, die Nachbarn. Und keiner hat was gemacht und sie haben es auch gewusst. Also du meinst diese Geschichte mit den Jungs da, dass da mit keiner Missbrauch, nee, von zu Hause. Ach, von zu Hause aus, ja, von zu Hause. Ja. Mein Vater war auch gewalttätig, also der auch Alkoholiker, der ist leider, also leider, er ist gestorben und man konnte nie fragen, warum er das gemacht hat. Ja. Ich überlege jetzt gerade schon so ein bisschen im Hinterkopf, wie wir dir eventuell ein bisschen helfen könnten bei dieser wahnsinnigen Geschichte. Ja, ich muss raus. Also ich habe auch noch nie so einsam. Ich habe immer gekämpft und immer, dass ich die richtige Therapie für mich auch finde. Und jetzt habe ich auch in Münster damals in der Donierstiftung, und ich habe wirklich gesucht und habe da wirklich Fortschritte, und dann ging es mir auch gut. Also ja, aber mich holt dann immer die Vergangenheit ein. In der Familie sind die alle so kaputt. Also ja, alle durch den ganzen. Ja. Also Angelika, das ist sehr komplex. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit noch, und um uns ein bisschen mit dir zu sortieren. Meine sehr, sehr nette Psychologin Anna ruft dich jetzt an. Ja, gut. Die hat das Gespräch jetzt auch mitgehört. Die kann anknüpfen an das, was wir gerade besprochen haben. Ja, okay. Und ich hoffe, dass wir dir irgendeine kleine Hilfe geben können, wobei es schwer sein wird mit der großen Geschichte. Aber wir bemühen uns, das kannst du mir wirklich glauben. Ja, ich danke dir erstmal. Sehr gerne, Angelika. Weiter. Ich sehe dich ja auch schon seit Jahren. Ja. Und ich wünsche dir von von Herzen alles Gute. Danke schön. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, okay, danke schön. Ja. Tschüss. 0800 22 20 50 50, nicht 21, 220 50 50. Hier ist Sascha, und Sascha ist 42. Guten Morgen, Sascha. Ja, hi, grüß dich. Hallo Sascha. Um was geht's bei dir? Ganz kurz, ich bin erstmal noch geschockt von der Vorrednerin. Also Hochachtung, dass die Frau das so verarbeitet hat oder noch dabei ist zu verarbeiten. Mhm. Also dagegen ist mein Problem ein Witz. Ja, aber erzähl trotzdem mal. Ja, Problem bei mir ist, ich bin bisexuell. Mhm. Bin seit 13 Jahren verheiratet. Mhm. Habe 3 Kinder. Aber krieg urplötzlich den Drang, mit einem Mann ins Bett zu gehen. Also das ist nur eine sexuelle Geschichte, du bist nicht in einen Mann verliebt irgendwie? Nein, gar nichts, nur einfach Sex. Wie läuft denn der Sex mit deiner Frau? Wenn wir Sex haben, ist er klasse. Wenn, heißt das ist nicht so oft? Nee, also ich sag mal, wir haben jetzt, was haben wir jetzt, Mai? Mai. Ja, wir haben in diesem Jahr 2-mal miteinander geschlafen. Oh, wie kommt das? Wer will da nicht? Frau. Die Frau will nicht? Richtig. Warum will sie nicht? Ja, sie sagt also, sie lässt sich nicht zwingen. Natürlich habe ich dafür Verständnis, klar, braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ja. Ja, und ich werde sie auch nicht zwingen. Ich sag mal, ich lasse den Ding ihren Lauf. Ja, ist klar, dass du sie nicht zwingen kannst, aber begründet sie denn das in irgendeiner Weise, warum sie keine Lust hat? Ja, sie begründet das damit, dass es ihr nicht so gut geht, Wobei ich dazu sagen muss, dass unsere drei Kinder mittlerweile recht ekelig sind im Alter von 12, 9 und 7 Jahren. Also anstrengend. Das ist höflich ausgedrückt, ja. Mhm. Und das heißt, sie ist sehr in Anspruch genommen von den Kindern. Wird sehr in Anspruch genommen, ja. Wenn ich da mal durchgreife, ich sag mal, ich bin in einem Stadtteil groß geworden, wo es recht heftig zugegangen ist. Mhm. Also da bin ich aufgewachsen. Mhm. Und weil ich dann diese Methoden bei meinen Kindern anwende, falle ich dann wiederum bei meiner Frau in Ungnade. Was? Nee, das kannst du nicht machen, das ist viel zu hart und so weiter und so fort. So, meine Kinder tanzen meine Frau auf der Nase rum. Ah, ich merke, da bleibt ja nicht viel Raum für erotische Gefühle. Nicht wirklich. Nee. Ist es jetzt explizit eine Lust auf einen Mann oder hast du einfach Bock, mal wieder guten Sex zu haben, egal ob mit Mann oder Frau? Nee, das ist dann doch eher explizit bezogen auf einen Mann. Auf einen Mann. 13 Jahre zusammen mit der Frau? Bist ja, du in also den... ich bin ja 14 Jahre verheiratet. Ja. Warst du in dieser ganzen Zeit ihr treu? Nein. Nein? Nein. Mit wem bist du fremdgegangen? Mit mehreren Männern. Immer Männer? Richtig. Wie bist du an diese Männer rangekommen? Das hat sich teilweise ergeben, ich sag mal, durch Chats und ich sag mal, Gay-Hotlines und so weiter. Also recht anonyme Kontakte, die man dann schnell geknüpft hat. Ja, so ungefähr. Also du hast keinen Lover so nebenher nein, laufen? Nein, das hat sich also ist mal recht spontan ergeben. Geschützt immer? Nicht wirklich. Also nee, nicht wirklich? Nein, ich Sascha, bin das verstehe ein Typ, ich. Der gerne bläst. Ich sag's ganz offen und ehrlich. Und mich stört dieses verdammte Scheißkondom, weil ich gezwungen bin, mit meiner Frau, wenn wir denn mal Sex haben, grundsätzlich nur mit Kondom. Ach so. Weil meine Frau ist auch, ich sag mal so, hört sich jetzt doof an, ist sehr gebärfreudig. Mhm. Und ich sag mal, ein ungeschützter Sex könnte dazu führen, dass ein viertes Kind auf einmal auftaucht. Und das können sie wir uns einfach finanziell nicht leisten. Verstehe. Und sie verhütet nicht sonst? Nein, wir verhüten, also wenn ich mit meiner Frau schlafe, nur mit Kondom. Mhm. Viele verträgt sie nicht mehr. Mhm. Meine Frau ist ein Jahr älter, also 43, kommt also auch so langsam vorsichtig in die Wechseljahre. Und das will ich meiner Frau nicht antun, dass sie da dann noch mehr leidet. Weiß deine Frau eigentlich von deiner Bisexualität? Nein. Nein? Du hast es ihr nie erzählt? Auch damals nicht? Sie weiß insofern, dass ich ja einmal was erzählt habe vor unserer Ehe. Mhm. Das war wirklich lange vor unserer Ehe. Mhm. Da guckte sie mich natürlich recht strafend an. Sagte aber dann auch gleichzeitig, pass auf, das war vor unserer Zeit. Mhm. Das ist mir ja scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Nur tu es nie wieder. Mhm. So. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich in den Zwiespalt, dass ich teilweise darauf stehe. Wie gesagt, das ist jetzt also nicht an Tages- oder Nachtzeiten oder wie auch immer gebunden. Urplötzlich kriege ich Bock auf den Kerl. Mhm. Außerdem ist immer, das kann sein, wenn ich wenn ich eine E-Mail schreibe an irgendjemanden oder wenn ich arbeite oder wenn ich, was weiß ich, einkaufen gehe, ohne jetzt explizit einen Mann anzuschauen, urplötzlich kommt, jetzt hätte ich aber Bock. Könntest du dich eigentlich auch in einen Mann verlieben? Nein, ich glaube nicht. Ist es eine reine sexuelle Geschichte? Rein sexuell. Mhm. Nur, wie gesagt, ist natürlich in dem Fall Mist, ich liebe meine Frau, ich liebe sie wirklich, auch wenn das sich jetzt zwiespältig anhört. Liebst du wirklich? Sind drei Kinder da? Es sind drei Kinder da. Andererseits gibt es kaum Sexualität. Ich auch liebe, logischerweise. Ja, klar. Andererseits gibt es kaum Sexualität in eurem Leben. Und ihr könnt mir vorstellen, die paar Mal, die da passieren, die passieren auch nur, weil du initiativ bist? Größtenteils, ja. Größtenteils. Das ist natürlich eine sehr frustrierende Situation. Ja, ist es. Eine äußerst frustrierende Situation, die natürlich in Fremdgehen nicht rechtfertigt, aber sicherlich... Nee, mit Sicherheit nicht. Ich schäme mich auch dafür. Ich sag mal, vor und während des Aktes mit dem Mann. Mhm. Hört sich jetzt dumm an, Domian, ist mir meine Frau scheißegal. Mhm. Aber hinterher... Einfach, ich sag mal, die Geilheit überwiegt. Mhm. Danach fühle ich mich beschissen. Mhm. Verstehe. Andererseits ist das natürlich auch kein Zustand und subjektiv kann man das auch verstehen, dass es dich dann sexuell wegtreibt, wenn man in einer solchen Situation... Deine Frau ist nicht zugänglich für ein offenes Gespräch. Wie könnten wir das lösen? Sagen wir mal so, sie sagt also gewisse Ansprüche. Ich muss dazu sagen, in den Augen meiner Frau trinke ich sehr viel, sagt sie jedenfalls. Ah, das kommt auch hinzu. Unrecht hat sie nicht, zugegebenerweise. Mhm. Wir schlafen seit 8 Jahren getrennt. Mhm. Was daran liegt, dass sie meine Alkoholfahne nicht Und hätte mir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Bist du Alkoholiker? Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, haben wir gestern hier auch schon erörtert. Ja, ich habe das Gespräch hier mit dem Thomas mitgehört. Ja, genau. Und wie viel trinkst du denn am Tag, um mal das kurz vielleicht zu klären? Ja gut, ich sag mal so, ohne jetzt großartig Zahlen zu nennen, ich habe die erste Flasche Bier heute Morgen getrunken um 10.45 Uhr. Und wie viele Flaschen sind es bis jetzt geworden? Ich zähle nicht mehr. Boah, Sascha. Ja, ich weiß es. Das ist das Problem. Die Sexualität ist nicht das Problem, das ist das Problem. Warum trinkst du? Ich weiß es nicht. Also ich bin um jede Hilfe dankbar, um Gottes Willen. Bist du arbeitslos im Moment? Ich bin derzeit arbeitslos, ja. Was natürlich jetzt wieder die Gespräche nach sich zieht, ja, natürlich Hartz-IV-Empfänger, die saufen ja sowieso und ja, sowieso nur und pennen den ganzen Tag lang. Nein. Natürlich, ich erfülle jetzt gerade voll das Klischee. Das ist mir schon klar. Ja, aber das halte ich für völligen Quatsch. Deswegen ich auch. Will ich ja ganz mach das mal Leuten klar. Also, weißt du, wenn ich das jetzt höre, was du mir gerade gesagt hast, ist für mich das erste Problem bei dir der Alkoholismus. Und das zweite Problem ist das, wie regelst du dein Leben mit deiner Ehe und die Sexualität? Ja, bitte. Da musst du jetzt eine Notbremse ziehen, sonst gehst du. Und wie lange geht das mit dem Alkohol schon so? Oh Gott. Ja, das reicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe irgendwann mal angefangen, eine Flasche Bier zu trinken. Mhm. Die hat mir nicht geschmeckt, da habe ich sie weggekippt. So, da später habe ich nochmal eine Flasche Bier getrunken, die hat mir dann geschmeckt und dann habe ich eine zweite getrunken und so ging das dann irgendwie munter, locker. Und so geht es seit Jahren. Locker weiter, mein so Gott. So geht es seit Jahren. Ja, seit mehreren Jahren, ja. Erster Schritt, Sascha, finde ich in deinem Fall, werde dir deines Problems bewusst mit dem Alkohol. Ja, ich sag mal so, ich bestreite natürlich, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich weiß, aber du bist nicht, ich spüre das, du bist nicht weit davon entfernt, einzugestehen, dass du ein Alkoholproblem hast. Nein, ich sag mal so, also ich habe mich heute mal ganz kurzfristig, einfach ganz spontan mal bei einem Alkoholiker gemeldet. Und die haben gesagt, kommen Sie einfach mal vorbei. Sehr gut. Ja, siehst du, das sagt mir da schon, dass du da ein Bewusstsein für entwickelst. Das finde ich einen guten Schritt. Wenn du da schon mal hingehst, die können dich auch dann weiterführen, was du dann machen kannst. Ja, nur ich sag mal so, Domian, das ist jetzt ein dummes Beispiel. Ich sag mal so, die meisten Menschen trinken Bier. Mhm. So, Bier ist Alkohol, machen wir uns nichts vor. Ja. So, und dann gibt's Leute, die jeden Tag, was weiß ich, 2 Gläser Sekt trinken. Mhm. Das ist auch Alkohol. Mhm. So, und dann gibt's den guten alten Geschichtsprofessor. So, der trinkt jeden Abend seine 2 Gläser Wein, liest ein gutes Buch und geht dann schlafen. Mhm. So, jetzt sage diesem Geschichtsprofessor bitte, er ist Alkoholiker. Mhm, weil angeblich ist ein Alkoholiker jemand, der regelmäßig Alkohol zu sich nimmt. Das können auch nur diese 2 Gläser Wein sein. Okay, so erklären diesem Geschichtsprofessor, der ist der Alkoholiker. Ja. Sascha, der nagelt sich an der Wand. Ja, aber lass uns nicht theoretisieren. Nein, Nicht über den Geschichtsprofessor sprechen, sondern über dich. Ja. Du, da stimmt was nicht bei dir. Das ahne ich jetzt schon. Das ahnst du auch und du hast heute schon den richtigen Schritt gemacht. Vielleicht trinkst du auch aus einer gewissen Frustration oder aus einem gewissen Unglück heraus. Also ich behaupte von mir, ich trinke aus Langeweile. Vielleicht. Also ich hatte Arbeit. Mhm. War jetzt großartig, ich habe nach Zeitungen rumgefahren. Gut, bringt jetzt nicht die Riesenkohle, aber ich hatte etwas zu tun. Mhm, verstehe. So. Aber ich möchte nochmal die Frau mit ins Spiel bringen. Da ist ja ein Punkt des Unzufriedenseins und des Unglücks, nämlich eure wirklich nicht harmonische Sexualität oder nicht stattfindende Sexualität. Ja, nicht stattfindende. Nicht stattfindende Sexualität. Auf Dauer ist das immer ein schweres Gift für eine Beziehung. Und letztendlich auf Dauer, fast immer auf Dauer, führt das auch zum Bruch seiner Beziehung. Jetzt toi. Denke über diese Beziehung nach und ich würde auch doch nochmal das Gespräch mit meiner Frau suchen, was da wirklich los ist, warum das nicht geht, warum das nicht mehr funktioniert. Ja, ich muss daraus vorschicken, dass meine Frau schon mal verheiratet war. Mhm. Und ihre erste Ehe war wohl die absolute Megahölle. Ich meine, das Schlimmste war, ich kannte den Typen auch noch, mit dem sie verheiratet war. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin mit Sicherheit kein Engel. Ja, aber der Typ ist mit Abstand das größte Stück Arschloch, was die Welt je gesehen hat. Okay, dann hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, aber lass uns... Aber sowas von. Ja. Wurde geschlagen, wurde vergewaltigt und so weiter und so fort. Das heißt, stell dir vor, Domian, was ich bewirkt habe, damit meine Frau wieder ein Mensch wird. Meine Frau, musst du dir vorstellen, war ein zerbrochener Spiegel. Ich verstehe. So, ich habe jedes Stück Spiegel wieder angeklebt. Aber was bleibt, es bleiben Risse. Gutes Bild. Ich verstehe. Dennoch muss das Problem der Sexualität gelöst werden. Es gibt die Möglichkeit, du solltest auf jeden Fall das Gespräch nochmal mit dir suchen. Vielleicht auch in Form einer Eheberatung. Man kann es ja mal versuchen. Schlimmer werden kann es ja nicht. Nein, das andere ist, die andere Variante ist, du machst es heimlich weiter mit schlechtem Gewissen, mit schwerem schlechtem Gewissen und es ist jedes Mal. Nein, es ist jedes Mal ein Betrug. Oder du spielst mit ganz offenen Karten und sagst dir, pass mal auf, ich kann so nicht leben, gib mir einen gewissen Freiraum. Ja, das weiß ich nicht. Das können die wenigsten Paare. Okay. Das wäre die beste Lösung. Das wäre die allerbeste Lösung. Ja, aber dann, wenn ich offen ehrlich zu bin und sage, pass auf, ich hatte hier und da was hier mit den Typen und so weiter, dann, ich sag mal, dann geht die Tür für mich so schnell auf und nie, oder ja doch, die Tür geht auf. Wird zugemacht und geht nie wieder für mich auf. Gut. Dann bin ich hier weg. Jetzt rufen wir dich nochmal an. Jetzt rufen wir dich nochmal an wegen der Alkoholgeschichte. Dann werden wir dir eine Eheberatung an die Hand geben, eine Eheberatungsstelle. Okay. Wenn sie das nicht will oder wenn du vielleicht das Bedürfnis hast, erstmal alleine zu einer Beratung zu gehen wegen dieser Problematik, mach es erstmal alleine. Lass dich ausführlich beraten, damit du klar wirst, was du willst und welche Konsequenzen du ziehen möchtest. Ja? Also wie gesagt, ich stehe auf dem Standpunkt, ich bin kein Alkoholiker, weil ich weiß, wo meine Grenze ist. Okay. Das heißt, ich habe es zum Beispiel gestern erlebt. Ja, müssen wir jetzt nicht weiter besprechen, Sascha. Nein, ich wollte das nur eben mitteilen. Ich habe gestern Abend noch eine Flasche Bier getrunken und habe die aufgemacht, habe einen Schluck genommen und merkte, schmeckt nicht mehr. Also hingegangen, Flasche ausgekippt, meinen Tee fertig gemacht und gut war. Gut. So, und ich sag mal, ein Alkoholiker, der zieht durch, bis er umfällt. Und das tue ich eben nicht. Ja, das tut der Alkoholiker auch nicht immer, aber jetzt erstmal egal. Okay. So, Sascha, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich zurück wegen der ganzen Geschichten, die ich gerade angedeutet habe, bezüglich Beratung. Alles Gute von Herzen. Domian, ich danke dir. Gerne, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.27 Uhr und ich möchte auf das Thema morgen hinweisen. Morgen ist ja noch Sendung. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist keine Sendung wegen des Feiertages hier in Nordrhein-Westfalen. Morgen heißt das Thema Tabu Homosexualität. Ich möchte gerne mit Schwulen und mit Lesben oder bisexuellen Menschen sprechen, die wegen ihrer Homosexualität Schwierigkeiten haben. Vielleicht große Schwierigkeiten haben in der Gesellschaft, im Beruf, in der Familie, in der Kirche. Zum einen. Und zum anderen möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die aus moralischen, aus religiösen, aus ethischen, wie immer das auch sein mag, Gründen Homosexualität ablehnen oder die vielleicht sogar sagen, Homosexualität ist eine Krankheit und das kann man therapieren und das kann man heilen. Also wenn ihr mit mir über dieses Thema morgen sprechen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung an ab 0 Uhr oder gerne auch während der Sendung. Tabu Homosexualität. So, jetzt weiter mit der freien Themennacht und hier ist Sandra und Sandra ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sandra. Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Gefühlskälte zu meiner Adoptivmutter. Ich kann meiner Adoptivmutter keine töchterlichen Gefühle entgegenbringen oder auch Mitleid oder solche Art der Gefühle. Noch nie? Doch, als ich klein war, bestimmt schon. Und ich habe sie auch Mama genannt. Und das ist alles so ganz normal gelaufen. Wie alt warst du eigentlich, als du zu ihr kamst? 10 Monate. Also nicht nur zu ihr, sondern in eine Familie. Genau, 10 Monate. Und mit dem Vater kommst du besser klar? Mit meinem Vater kam ich sehr gut klar. Der ist 1997 leider verstorben. Ah ja, also du hast gesagt, am Anfang ging das mit der Adoptivmutter. Wo gab es denn dann einen Knacks oder seit wann geht's nicht mehr so richtig? Nachdem mein Vater gestorben ist. Ah, das ist ja dann, da warst du ja schon recht groß. 12, ja. Naja, ganz groß auch noch nicht 12. Mhm. Warum? Was ist da passiert? Ich denke, es ist für sie schwierig auch gewesen danach, aber auch als ich größer war, also wir hatten nie so eine innige Tochter-Mutter-Beziehung. Und es war halt schwierig. Machst du es denn an dem Tod fest, dass da irgendetwas ausgelöst? Nein, das hat überhaupt nichts mit dem Tod von meinem Vater zu tun. Nur da wurde es auffällig für dich? Da wurde es für mich auch auffällig. Aber beschreib doch mal die Distanz. Was ist das, warum ihr nicht warm miteinander werdet oder wurdet? Es sind mehrere Sachen vorgefallen, wo sie meiner Meinung nach mein Vertrauen nicht mehr verdient. Was sind das für Sachen? Also mit 16 ist es zum fast einem sexuellen Übergriff gekommen im Urlaub durch einen Besitzer von einem Hotel, wo wir regelmäßig im Herbst immer hin sind. Das habe ich das ihr dann erst ein Jahr oder zwei Jahre später gesagt und sie hat dann einen Brief an die Leute geschrieben und nicht in der Weise reagiert, wie ich es mir erhofft hätte. Ich wollte das gerne auch zur Anzeige bringen. Und sie hat es dann nur so abgetan, ja, wir gehen da jetzt nicht mehr hin. Die haben gute Freunde, das bringt sowieso nichts. Der Vater war mal Bürgermeister das würde sowieso nichts bringen und es ist ja nichts passiert. Aber da warst du ja schon 16, 17. Was war denn vorher, dass das nicht funktionierte? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Einfach eine Distanz. Wir sind nie so richtig, ich konnte mich ihr nie anvertrauen. Glaubst du denn, dass sie dich wirklich wollte? Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich mehr so das Wunschkind noch von meinem Vater auch war. Weil ich habe noch eine ältere Schwester, die ist auch adoptiert. Und ich habe mein ganzes Leben lang immer so das Gefühl gehabt, dass meine Schwester ein bisschen mehr, also nicht ein bisschen, aber von meiner Mutter mehr geliebt wurde. Auch wenn sie immer sagt, ich liebe euch beide gleich. Aber das Gefühl kam immer so rüber, dass ich so ein bisschen das schwarze Schaf war. Ich möchte ihr überhaupt nichts unterstellen. Ja. Hast du denn mal mit ihr jetzt auch im Erwachsenenalter das Gespräch gesucht darüber? Oft. Und was sagt sie? Das ist schwierig. Sie weicht immer aus und ich habe einfach unheimlich Angst jetzt davor. Sie ist jetzt 62 Jahre alt. Sie ist gebrechlich. Sie hat viele OPs jetzt gehabt, ist im Schlaganfall gefährdet momentan, hat auch zwischenzeitlich zwei Schlaganfälle gehabt und es ist mir egal. Ich möchte nicht mit ihr, also wenn wir telefonieren, sie erzählt mir, dass sie wieder dort war beim Arzt. Ach, das ist dir egal, das heißt, du spürst gar kein Mitgefühl? Nein. Hast du Angst, dass du sie irgendwann mal pflegen oder betreuen müsstest? Ich weiß, dass meine Mutter das gar nicht möchte, dass wir das machen. Aber auch wenn es dazu kommt, dann habe ich irgendwie so dieses Pflichtgefühl, dann müsste ich sie ja öfters mal besuchen gehen. Weil sie hat mich ja nun mal großgezogen, aber ich möchte es eigentlich gar nicht. Und auch wenn wir sie besuchen gehen, sie kommt dann und das ist für sie selbstverständlich, dass sie dann einen in den Arm nimmt und ich fühle mich dann immer total unwohl. Wie oft siehst du sie überhaupt? Also momentan nicht oft, jetzt durch die Geburt von unserem Sohn wieder ein bisschen öfter, also vielleicht dreimal im Jahr, jetzt dann vielleicht ein bisschen mehr. Das ist schon sehr wenig. Und wenn sie nicht da ist, vermisst du sie auch nicht? Nein, überhaupt nicht. Nun könnte man ja ganz salopp sagen, okay, dann ist es wie es ist und wo liegt das Problem? Ich habe immer so ein, also sie hat mich ja nun mal großgezogen. Also ein Tick schlechtes Gewissen dabei. Ja, weil ich nichts für sie empfinde. Weil ich eigentlich nicht so ein Mensch bin. Ich bin sehr gefühlsbetont eigentlich. Ich habe eine tolle Beziehung. Ich habe jetzt vielleicht ein Wunschkind und möchte ihm auch so ungern die Oma vorenthalten. Natürlich. Das ist auch ein Argument. Das stimmt wirklich. Vielleicht ist ja auch irgendwas mal so vorgefallen, an das du dich gar nicht mehr so erinnern kannst, sehr früh. Ich möchte das jetzt nicht in den Vordergrund rücken. Also meine Mutter, sie hat uns auch geschlagen, oder mich zumindest, aber sie kannte das halt von früher nicht anders. Und sie, immer wenn sie halt mit mir nicht klargekommen ist, dann ist es dann meistens so weit gekommen. Ich weiß nicht, ob das auch dazu beigetragen hat. Das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass da das Vertrauen nicht so ausgeprägt ist. Wobei, ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, wenn sie dich nicht misshandelt hat. Nein, misshandelt misshandelt hat sie mich nicht, aber ja. Wenn sie einfach keinen Ausweg mehr wusste, dann hat sie vielleicht ist es einfach ich habe von meinem Vater früher auch öfter mal eine gescheuert bekommen und das hat das Verhältnis zu meinem Vater im Nichts getrübt oder das hat das nicht beschädigt, das Verhältnis. Ja. Aber viel schlimmer ist ja vielleicht, wenn man dann eine schon mal geschlagen bekommen hat früher und danach ist es aber auch nicht wieder gut und danach gibt es keine Herzlichkeit, danach bleibt weiter alles kalt, dann hat das vielleicht eine schlimme Wirkung auf ein Kind. Mhm. Und wenn du das dein ganzes Leben, deine ganze Kindheit mitbekommen hast, dass die Frau einfach aus welchen Gründen auch immer, die du vielleicht nie herauskriegen wirst, dass die einfach auf Distanz zu dir ist und entsprechend eine Gleichgültigkeit oder Kühle ausstrahlt, wundert es mich nicht, dass du wiederum so empfindest. Du kennst, diese Frau ist dir ja gar nicht anders bekannt. Mhm. Du kennst die ja gar nicht als innige, liebende Mutter, die dich herzt und in den Arm nimmt und mit dir weint und drückt und spielt. Das kennst du alles gar nicht. Nee. So, und dann verstehe ich das auch völlig, dass du auch keine großen Gefühle für sie hast. Sie hat ja auch nie Gefühle für dich gehabt. Dann finde ich auch, braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, dass man selbst diese Gefühle nicht entwickeln kann zu dem Menschen. Ja, aber so, denkst du, ich sollte mit ihr auch mal darüber reden, weil sie erwartet quasi von mir, dass ich mich auch öfters melde. Und aber ich möchte eigentlich nicht noch mehr mit ihr sprechen, als ich es jetzt schon tue. Warum nicht? Warum? Ja, weil ich auch überhaupt nicht mit ihr so ins Gespräch komme. Wenn wir uns unterhalten, dann redet eigentlich nur sie. Und es geht immer darum, wie schlecht es ihr geht und weißt du, Sandra, was wieder dazugekommen ist. Ich fände es an der Stelle schon interessant, sie doch nochmal, ich sag's mal jetzt sehr krass, nochmal so richtig in die Mangel zu nehmen, warum das so alles war. Weil du vielleicht eine neue Erkenntnis dann kriegen könntest und du dich und dein Leben besser verstehst, je nachdem, was sie sagt. Mhm. Also, wenn ich mich jetzt in dich hineinversetze, ich würde diesen Anlauf nochmal machen. Jetzt geht es noch. Wenn sie vielleicht irgendwann noch gebrechlicher ist und mehr erkrankt ist, dann kann man das nicht mehr. Ja. Denn das ist ja eine Sache, die dich offensichtlich sehr beschäftigt und die dich ihr ganzes Leben lang beschäftigt. Das stimmt. So, also sind da Fragen offen. Und wenn man eine Chance noch hat, die Antworten zu kriegen, würde ich das versuchen. Ob das funktioniert, weiß kein Mensch. Das weiß man nicht. Aber ich würde es nochmal versuchen. Ich würde nochmal näher, noch härter an sie rangehen. Mhm. Ja. Vielleicht birgt es sogar die Chance, ich weiß es nicht, dass zwischen euch doch nochmal irgendwas aufbricht. Vielleicht. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Ja, das glaube ich auch nicht, aber versuchen kann man es ja nochmal. Man kann es versuchen, ja. Ja, mach es doch mal. Du hast ja nichts zu verlieren. Nee, auf Distanz nicht. Gehen kannst du immer noch oder ein gewisses Reglement finden wegen des Kindes, dass das Kind die Oma kennt, kennenlernt. Versuch es mal. Ja, dann werde ich das nochmal. Und ich wünsche viel Glück dabei. Vielen Dank. Dürften wir noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, Sandra. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal an. Okay, alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 Gesine 50. Guten Morgen, Gesine. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gesine. Was ist dein Thema? Bei meinem Mann ist Lungenkrebs diagnostiziert worden mit Metastase im Hirn und Lymphknotenbefall. Wann? Das geht jetzt seit 6 Wochen, dass das so scheibchenweise immer mehr festgestellt wird. Das ist eine schlimme Diagnose. Jo. Und das, was mir jetzt so Probleme macht, ist, dass mein Mann wenig drüber redet. Mhm. Aber er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Mhm. Begründung ist so ein bisschen, mach dir keine Sorgen. Mhm. Gleichzeitig möchte er aber auch die Unterstützung haben. Und hat die Diabetes jetzt zusätzlich durch die Medikamente entwickelt. Was macht man denn mit ihm im Moment? Im Moment ist er im Krankenhaus und das Diabetes wird eingestellt, wobei er davon gar nichts wissen möchte. Was kann man gegen den Krebs machen oder was macht man? Die Metastase im Hirn ist bestrahlt worden. Mhm. Bei dem Lungentumor stand erst Operation an. Durch den Lymphknotenbefall kann das jetzt nicht mehr operiert werden, sondern muss erstmal bestrahlt werden. Aber es sind dann so Sachen, dass er die Medikamente nicht einnehmen will und ja, auch kein Insulin gespritzt haben möchte und solche Sachen. Mhm. Und gibt es denn, hast du auch, habt ihr gemeinsam mit einem Arzt geredet? Ja. Ja. Welche Erfolgschancen hat diese zum Beispiel Strahlenbehandlung denn? Das wird so geschildert mit dem, das kann man nicht so genau sagen. Gibt es überhaupt eine Erfolgs-, eine Therapiechance? Also die Hoffnung ist da. Eine Hoffnung zur gänzlichen Heilung? Heilung ist uns in dem im ersten Fall gesagt worden, gibt es nicht, sondern nur lebensverlängernde Maßnahmen. Und diese lebensverlängernden Maßnahmen sehen neben der Strahlenbestrahlung wie aus? Jetzt dann wohl Chemo. Und dann muss man gucken, ob die Chemo wirkt. Das weiß er auch alles so. Ja. Will er die Chemotherapie? Er wollte erst die Operation, hat sich da auch regelrecht drauf versteift, wobei das alles so ein bisschen widersprüchlich ist. Auf der einen Seite möchte er die Operation, dann weiß er aber auch, dass das Risiko da ist, dass der Tumor dann eben noch wesentlich stärker streuen kann. Beziehungsweise Metastasen, die da sein könnten und nicht entdeckt worden sind, eben schneller wachsen könnten. Ja, und das ist jetzt so ein, ich will eigentlich weitermachen, auf der anderen Seite will ich aber vieles eben auch nicht. Und du sprichst von ihm, dass er das so sieht, oder du? Ja. Er sieht das so? Er sieht es so. Wie siehst du es denn? Was soll geschehen? Ja, die Entscheidung kann ich ihm nicht abnehmen. Mhm. Das Einzige, was ich, oder wo ich meine Aufgabe drin sehe, ist, ihm in allen Sachen, die er möchte, zu unterstützen. Mhm. Mhm. Wobei das dann eben schwierig ist, wenn der Blutzucker auf über 400, 500 hochgeht und er dann seine Medikamente nicht nehmen möchte. Warum will er die eigentlich nicht nehmen? Ja, das, wenn er Insulin spritzt, dann muss er kontrollieren, kann nicht mehr so essen, wie er möchte. Das Essen ist umgestellt worden in, ja, viel mehr Gemüse, was auch nicht so seins ist. Und achso, er will es gar nicht so richtig wahrhaben, habe ich gehört. Richtig, genau. Und will einfach so weitermachen wie bisher. Will seinen Steak essen und seine Fritten und sowas. Eher Nudeln. Oder was auch immer, ja genau. Ja. Und damit umzugehen, auf der einen Seite, ich brauche deine Unterstützung. Auf der anderen Seite, ich mache, was ich will. Sehr schwer. Ja. Er entzieht sich einer wirklich klaren Beratung und einer klaren Realisierung seiner Situation. So habe ich den Eindruck. Ja. Und damit umzugehen. Das ist sehr schwer für einen Angehörigen. Das heißt, dir ist es eigentlich alles klar? Oder grob klar? Ja. Und kannst es einschätzen? Wobei wir noch nicht richtig einschätzen können, wie beschwerlich zum Beispiel diese Chemotherapie wäre. Ob es gut ist, die zu machen, oder ob es der Lebensqualität wegen vielleicht sogar gut wäre, sie nicht zu machen. Das ist eine schwere Entscheidung, bei einem nicht therapierbaren Krebs, das zu entscheiden, ist sehr schwer. Ja. Ja. Und da dann eben sagen, oder da kriege ich dann von ihm die Rückmeldung, setz dich mal mit den Kindern zusammen, sag mir mal deine Meinung, ich entscheide dann für mich. In der Klinik, in dem Krankenhaus, wo er liegt, hast du den Eindruck, dass er da gut aufgehoben ist? Ja. Jetzt ja, wir haben inzwischen 3 Krankenhäuser durch. Das zweite war eine reine Katastrophe. Und da hat er sich auch überhaupt nicht wohl gefühlt. Da war er so dieses, hier lasse ich gar nichts machen. Ja, und er ist jetzt 80 Kilometer weg in einem anderen Krankenhaus. Ja. Ich bin täglich da, mehrere Stunden. Was auch sehr anstrengend ist, die Fahrt jeden Tag? Ja. Hm. Ist das eine große Klinik? Ja. Ja. Hm. Aber so vom Personal her, von den Ärzten her, kam ziemlich schnell auch von ihm die Rückmeldung, hier ist es okay. Mhm. Mhm. Also man muss ja in einer solchen schweren Situation wirklich auch die Frage an den Arzt stellen, welche Lebenserwartung habe ich noch? Das haben wir versucht und da wird eher so in die Richtung gearbeitet, ihr seid Angehörige, positiv bestärken, aber so direkt, dass eine Prognose gestellt wird, das wird nicht gemacht. Ich fragte gerade, ob es eine große Klinik ist, auch aus dem Grunde, weißt du, ob es in dieser Station, in diesem Krankenhaus eine Palliativstation gibt? Weißt du das zufällig? Ja, das gibt es. Das gibt es? Ja. Ich habe gelernt aus vielen Gesprächen mit Onkologen und mit Palliativmedizinern, dass es ratsam ist, schon in einer solchen Phase einer schweren Erkrankung, wie du sie gerade geschildert hast, wenn er noch gar nicht palliativ stationsmäßig behandelt werden soll, dennoch Kontakt mit einem Palliativmediziner aufzunehmen. Das sind wirklich die Fachleute für diese Phase des Krankseins. Und ich glaube, so ist meine Erfahrung hier aus Köln, aus der Uniklinik, dass man da eine optimale Beratung bekommt, wie man sich verhalten soll, was man machen kann, was eine Chemotherapie bedeutet, wie sehr sie die Lebensqualität einschränkt, ob es vielleicht klüger ist, sie nicht zu machen und auf etwas weniger Leben dann schaut, aber dafür auf mehr Lebensqualität. Das sind alles sehr sensible Fragen, die man sehr, sehr ausführlich mit guten, professionellen Menschen besprechen muss. Ja, weil da stehen eben auch von seiner Seite aus Sachen an, die er gerne noch machen möchte. Mhm. Und das steht dann eben im Widerspruch zu dem, wenn er sich operieren lässt. Mhm. Und das ist eben das, was mich auch verunsichert oder wo ich eben nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Aber das mit der Palliativmedizin, das habe ich mir notiert. Notierst dir mal. Oder du hast es dir notiert. Und ja, habe ich schon. Du bist ja die Ehefrau, du kannst das ja mit ihm absprechen, das ist ja für ihn auch belastend. Dann gehst du erstmal alleine, machst einen Termin mit einem Palliativmediziner in der Klinik und besprichst einfach mal den Fall. Es ist sowieso immer gut, wenn man mit mehreren Ärzten redet, und dann kriegt man eher einen besseren Eindruck. Ja. Also ich bin da sehr optimistisch, dass du, ich kann dir ja hier keine medizinische Beratung machen, bin ich ja null qualifiziert zu. Aber diese Richtung kann ich dir guten Gewissens sagen. Vielleicht kommst du einen Schritt weiter und kannst dich dann auch besser ihm gegenüber positionieren und ihm vielleicht sogar auch einen Rat geben oder ihm deine Meinung klarer sagen. Denn du bist ja jetzt im Moment auch noch mehr laienhaft informiert, sage ich mal so. Ja, natürlich. Mhm. Es überrennt einen ja auch. Mhm. Gab ja auch eine längere Vorgeschichte und man steckt so in diesem Notfallmäßigen teilweise noch drin und da kommt man auf diese Ideen nicht oder das wird einem auch nicht zugetragen. Also es ist auch besonders praktisch, wenn das in derselben Klinik sogar ist, dann sind die Krankenunterlagen sind vorhanden. Der Palliativmediziner kann in die Krankenunterlagen sehr schnell und unkompliziert reinschauen, weil es in der gleichen Klinik ist. Mach das mal, dann machst du mit Sicherheit nichts falsch und du kommst mit Sicherheit einen Schritt weiter. Das wird mir helfen, da bin ich sicher. Mhm. Okay. Dann wünsche ich dir und deinem Mann von Herzen alles Gute, Gesine. Dankeschön. Von Herzen. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Hier ist Reinhard. Reinhard ist 66. Guten Morgen, Reinhard. Aber Reinhard, bitte ich den Ton von dem Fernseher oder dem Radio. Ja, ich hab's abgeschaltet. Sehr gut. Reinhard, um was geht's? Ja, es ist folgendes, also ich, was ich jetzt so immer mitbekommen habe, also so ein schwerer Fall bin ich nicht oder was, ist folgendes, also meine Frau ist im Krankenhaus und hat beziehungsweise heute eine relativ schwere Darmoperation vor sich. Morbus Crohn hat sie, ich weiß nicht, ob es dir... Ja, natürlich, eine sehr schwere chronische Darmerkrankung ist ja, das. Ja, ja, und da war schon früher mal vor 13 Jahren und vor 20 Jahren immer mal eine Operation und hat man ein Stück Darm entfernen müssen. Ja. Und die Operation, die ist also für heute Mittag oder für heute Nachmittag angesetzt und bin natürlich da am Thema Sorgen. Ja, ist klar. Ganz klar und ja, wo die Ärzte und so weiter auch gesagt haben, eigentlich müsste es schon gut gehen. Mhm. Und jetzt, das wollte ich halt nur mal, ich meine, ich bin also nicht irgendwie, dass ich jetzt, ich drehe durch oder so. Da bin natürlich ein bisschen besorgt und nervös. Ja, ist auch normal, wenn ein Angehöriger so eine, also ja. Es ist schon eine schwere Operation, ein schwerer Eingriff. Klar. Ja, und was genau wird da gemacht? Und nachdem ich also diese Sendung öfters mal anschaue hier, also wie gesagt, ich bin zwar in Augsburg, also in Südbayern, mhm. aber gut, kann er trotzdem auch hier beim BDR anrufen. Ja, klar. Also ist also geplant, dass also ist so, dass also diese ist eine Entzündung und ein Abszess am Darm und der mhm. ein Stück entfernt mhm. und so weiter und das ist dann wieder mal, dass das wieder dann eben in Ordnung kommt. Ja. Und ich bin natürlich schon ein bisschen in Sorge und darum haben wir gedacht, ich rufe mal an, wie ich mit der Situation am besten umgehen kann. Ja, also wie gesagt, da wäre jeder ja in Sorge und ich halte das auch für ein ganz natürliches und normales Gefühl. Ja. Die Frau steht vor einer großen Operation, dann hat ja. man Angst. Wie geht's denn deiner Frau? Ist sie auch sehr in Sorge und Angst wegen der Operation? Ja, also meine Frau, die ist eigentlich optimistischer und relativ gut drauf. Mhm. Und ich mache mir halt sehr große Sorgen. Mhm. Und das eine kommt noch dazu, ich rede von heute, von Mittwoch. Ja. Mhm. Also heute habe ich meinen 66. Geburtstag. Ah, dann gratuliere ich sehr herzlich. Das ist natürlich einerseits ein schöner Tag, wenn man Geburtstag hat, aber andererseits auch ein schwieriger Tag, wo die Operation ansteht. Ich verstehe. Wir haben auch gesagt, also wenn das alles wieder rum ist, dann feiern wir nach und so weiter. Ja, klar. Jetzt, ich wollte halt nur noch mal mit dir reden, mhm. wie ich also mit der Situation am besten umgehen kann. Mhm. Wann? Also ich bin also nicht irgendwie, dass ich da durchdrehe oder 10 Bier trinke oder was, also das ist sicherlich nicht. Ja. Also ich bin da schon relativ... Wie ist das denn morgen? Die Operation ist um wie viel Uhr? Weiß man das so genau? Ja, das soll also morgen ab Mittag sein, also ab 12 Uhr. Ab 12 Uhr. Das und das ist angeblich, also das heißt also so, ein paar Stunden dauert das und dann halt Aufwachstation und so weiter. Mhm. Und ich könnte mir also eventuell dann am Abend kundigen. Und bei uns da, also in dem Klinikum, mhm. ist es so, hat es geheißen, dass der Operateur hinterher daheim anruft, also mhm. in jedem Fall nicht nur, also ganz routinemäßig mhm. anruft und dann sagt, wie es ausschaut, wie die Situation ja, eben das ist. Das heißt, also man muss dann nachmittags, musst du zu Hause sein am Telefon und warten. Ja, ich bin sicherlich, also morgen ab Mittag eins oder so mhm. sitze ich zu Hause und mhm. und da sitze ich natürlich zu Hause, ja, und weiß nicht. Ich will dir mal sagen, Reinhard, diese Situation, diese Stunden des Wartens, ja. die sind natürlich wirklich hart. Ja, ist klar. Da muss man einfach glaube ich, tapfer sein und mhm. Sich zusammenreißen, weil was will man da machen? Man kann ja, man muss ja da sitzen und warten. Ja, klar, natürlich. Das ist alles übrig. Vielleicht zum Plan zu machen, besteht die Möglichkeit, denn morgen Abend mal kurz auf die Intensivstation vielleicht zu fahren und sie mal zu nur mal kurz anzugucken oder geht das? Ja, also gut, wir haben eigentlich so vereinbart, dass ich also morgen meine Frau nicht besuche, also Entschuldigung, heute Abend. Mhm. Und am Donnerstag dann halt hinfahre, ah, ja. weil ich ja auch annehme, dass hinter sie nicht so gut beieinander ist, dass ja, man das versteht. Besuch macht. Dann wird sie angegriffen sein. Dann mach es doch einfach so, versuche, vielleicht hast du ein kleines Beruhigungsmittel, dass du jetzt gleich schlafen kannst. Ja. Und dann morgen, ja. nimm dir doch für morgen früh irgendwas vor, dass du ein bisschen abgelenkt bist. Vielleicht mhm. ein paar Einkäufe machen oder die Wohnung ja. irgendwie herrichten, schon für den Tag, wenn sie dann in ja, ein paar Wochen okay. nach Hause kommt. Mhm. Da ist man, dass man einfach ein bisschen mit schönen Sachen beschäftigt ist. Ja, ja. Und dann die Zeit dann des Wartens auf das Telefonat. Ja. ja. das ist hart. Das musst du da aushalten. Ja, natürlich. Und dann, wenn der Anruf kommt, das ist gut gelaufen und wir gehen alle davon aus und hoffen sehr, dass das so kommt. Ja. Dann fällt dir ja schon mal Stein vom Herzen. Ja, das ist natürlich klar. So, und dann kannst du dich schon auf morgen Abend freuen, dann kannst du ja vielleicht irgendwas Nettes gönnen, irgendwas Schönes mhm. zu essen oder ein Glas Wein oder ja. was ich was. Ja, ist klar. Und wie gesagt, am Donnerstag dann besuche ich sie ja. Genau. Ich würde so planen. Mach morgen, versuch jetzt zu schlafen, mach mhm. morgen früh, nimm dir einige Dinge vor. Ja. Und dann für morgen Abend als Belohnung gönn dir was Schönes. Ja. Und da wird das gehen. Wir drücken alle die Daumen. Und jetzt drücken so viele 100.000 Menschen die Daumen, da kann es gar nicht schief gehen. Danke. Sehr gerne, Reinhard. Und trotz allem wünsche ich dir von Herzen alles Gute zu deinem Geburtstag. Ja, danke schön. Ich sage, es ist natürlich blöde Situation natürlich, klar. Ja, ich verstehe. Lieber Reinhard, alles Gute. Tschüss. Julian, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ja, tschüss. So, und hier ist Mariana und Charissa. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hallo. Spreche ich zuerst mit Mariana? Ich bin die Mariana. Hallo, Domian. Mariana, du bist auch 48? Ich bin auch 48, ja. Und kann ich mit Charissa auch so sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Ich muss Hörer rüberreichen. Okay, ja. Fangen wir erstmal mit dir an. Ja. Was ist der Grund eures Anrufes? Oh, das ist so komplex. Es geht jetzt hauptsächlich darum, dass wir die letzte 8-9 Jahre die Hürde durchleben wegen unserer Katzen. Oh. Wir sind sehr tierlieb, wir haben einige Katzen und wir tun für die Katzen auch alles. Und jetzt haben wir innerhalb von 8 Tagen haben wir 4 Katzen verloren. Warum? Ja, warum, das wissen wir auch nicht. An einem Virus. Ach so, die sind erkrankt, die Katzen. Die sind, ja. Wie viele Katzen insgesamt? Also jetzt sind 4 Katzen gestorben. Ja, und insgesamt besitzt ihr wie viel? 10. 10? Ja. In einem Haus? Nein. In einer Wohnung? Normal. Ja, in der Wohnung haben wir 10 Katzen. Das ist ein bisschen klein für eine Katze, oder? Ja, nö, also ich meine, ich mache mich klein. Die Katzen haben alle Platz und da geht's auch jetzt nicht drum im Prinzip. Okay. Ich bin auch kein Animal Hoarding oder sowas. Mhm. Schwerpunkt liegt wirklich darauf, dass diese Katzen, ist ein Virus, die sind in die Klinik alle gekommen, also, und die suchen und die finden nichts. Mhm. Und jetzt ist die jetzt gestorben sind aus einem Wurf, die Mama und aus einem Wurf sind gestorben. Mhm. Und die Klinik sucht fieberhaft das Labor. Wir haben immer noch keine Ergebnisse von Tupferproben. Wir haben ja alles. Ah, das heißt, ihr müsst in Angst leben, dass die anderen Tiere jetzt auch sterben, weil ihr nicht wisst, was es ist. Wir sind also die letzten Tage, nachts klingelt es ans Handy. Also wir sind beide ziemlich verzweifelt und wir suchen. Klar, wir suchen auch, die Leute suchen, die Ärzte suchen, wir sind mit 2 Tierkliniken, mit unserem Tierarzt, alles. Mhm. Aber wir möchten als Erste gerne wissen, wer die Symptome kennt und vielleicht da auch ein bisschen was dazu erzählen kann. Was sind das denn für Symptome? Ja, Symptome sind sehr, sehr komisch. Also die erste Katze fing an mit Schnappatmung quasi, so kann man das beschreiben. Mhm. Und ganz, aus heiterem Himmel ein bisschen genießt. Schnappatmung und die haben wir in die Klinik dann gebracht und diesen Tag später, da ist sie, also die riefen gerade an aus der Klinik, um zu sagen, wie es ihr geht und da hat die einen Niesanfall bekommen und einen Hustenanfall bekommen, weil Husten war auch dabei und er sagt, oh Moment, ich rufe gleich zurück, ich muss mich um ihre Katze kümmern, die hustet gerade und rief sie 5 Minuten später an, dass die Katze tot umgefallen war. Also innerhalb kürzester Zeit quasi. Ja, wobei man sagen muss, dass dieses Kätzchen auch einen Herzfehler hatte. Mhm. Das haben sie dann festgestellt beim Röntgen. Mhm. Ja, und dann fing ihr Schwesterchen an, auch mit Schnappatmung. Mhm. Und bis wir die eingefangen hatten, das war auch ein Akt für sich. Und aber gut, auch in der Klinik. Und die ist dann schon später, dann riefen die nachts an, dass sie nicht mehr konnte. Und die haben sie eingeschläfert, also erlöst. Mhm. Mhm. Und dann die beiden Brüder, die Mama. Die Mama und ein Bruder fingen an, langsamer. Aber sind Husten, Niesen, Ausfluss aus den Augen. Auch so ähnliche Symptome. Näschen, ja, genau. Und dann haben wir die natürlich direkt in die Klinik gebracht. Also man kriegt ja da Panik, wie sonst was. Nur zur Information, in welcher Gegend wohnt ihr? Vielleicht ist es da in der Gegend. In Hessen, ja. Jetzt haben wir, weil die Sendung gleich vorbei ist, mit Charissa gar nicht reden können, Miriam. Bestell mir mal schöne Grüße. Du hast aber jetzt das Wichtigste schon mal gesagt. Ja, also wir suchen auch Kontakt zu Leuten, die das erlebt haben, so viele Tiere innerhalb von so kurzer Zeit, weil wir kommen gar nicht zum Trauern, wie man das irgendwie verkraften kann. Ja, nur gucken wir mal, wir sind ja hier nicht so die Kontaktbörse, aber das ist ja ein besonderer Fall mit der Erkrankung. Oder vielleicht erkennt das. Vielleicht sitzt ein Tierarzt vorm Fernseher. Genau. Vielleicht kann da der eine oder andere weiterhelfen. Ja, die Klinik freut sich auch über Hilfe. Genau. Die Miriam, ich muss leider Schluss machen, aber das Anliegen ist rübergekommen und dir und an deine Freundin alles Gute. Und an die Katzen natürlich. Danke euch, alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben in der Technik, heute Nacht Moritz Güldenring und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Tabu, Homosexualität. Ich möchte gerne mit Schwulen, mit Lesben, mit Bisexuellen sprechen. Wo werdet ihr diskriminiert? Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas gegen Homosexualität haben und die sagen, wir lehnen das ab oder das ist sogar eine Krankheit. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, kostenfrei, gerne auch während der Sendung. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne gute Nacht und sage Tschüss und Bye-Bye. Bis morgen.